Ich glaube, der Toningenieur ist da. Wir können anfangen. Oh. Wir müssen noch einzählen. Achso. Eins, zwei, drei, vier. Ich fühl so'n Kribbeln auf der Haut. Du bist halt einfach irgendwie unwiderstehlich. Ich mache meine Augen zu und alles, was ich will, bist du. Du bist wie meine Fantasie, unwiderstehlich. Du fasst mich an und mir wird heiß. Ich weiß genau, dass du das weißt. Unwiderstehlich, egal was ich tu, immer bei dir und immer nur du. Unwiderstehlich, von Anfang an unwiderstehlich in deinem Bad, ganz oder egal was passiert, wenn schon, dann mach doch alles mit mir. Unwiderstehlich, von Anfang an unwiderstehlich in deinem Bad, unwiderstehlich. Schlecht rasiert, die Haare viel zu lang. Und sie haut mich mal wieder um. Sind wir das wirklich? Was diese Frau in meinem Leben tut. Und sie lacht, ich glaub, sie fühlt sich gut. Ich hab nie geglaubt an sowas. Und dass das mit uns jeden Tag noch stärker werden kann. Wer glaubt an sowas? Ich hab noch jede Menge Liebe in mir für dich reserviert. Und die reicht für 100 Jahre, egal was noch passiert. Ich hab noch jede Menge Liebe in mir für dich reserviert. Und die reicht für 100 Jahre, egal was noch passiert. Ich hab noch jede Menge Liebe in mir für dich reserviert. Und die reicht für 100 Jahre, egal was noch passiert. Ich hab noch jede Menge Liebe in mir für dich reserviert. Und die reicht für 100 Jahre, egal was noch passiert. Du wirkst nervös, anders als sonst, redest viel und traust noch mehr. Es tut mir leid. Siehst mich kaum an, bist auf der Flucht vor dem Blick, der dich verrät. Du sagst, es tut mir so leid. Du hast mich zu oft belogen, mich mit ihr betrogen. Was vorüber ist. Stadt schmeckt nach Sommer, der Himmel ist blau, wie hingemalt. Und ich krieg dich nicht aus dem Kopf seit gestern Nacht. Du warst so ganz anders und ich spür genau zum ersten Mal. Hat irgendwas in meinem Herz Klick gemacht. Hast du Lust auf alles und mehr? Hast du Lust zu sehen, was wohl wär, wenn wir uns ineinander verlieben? Hast du Lust zu spüren, was passiert? Ja, dann musst du einfach riskieren. Komm doch vorbei und lass es uns probieren. Hast du Lust auf alles und mehr? Hast du Lust zu sehen, was wohl wär, wenn wir uns ineinander verlieben? Hast du Lust zu spüren, was passiert? Ja, dann musst du einfach riskieren. Komm doch vorbei und lass es uns probieren. Komm doch vorbei und lass es uns probieren. Wenn alles schläft, geht es wieder los. Mein Herz geht auf die Reise und meine Liebe, sie fliegt zu dir so zärtlich, still und leise. Jede Nacht derselbe Traum, du fällst in meine Arme und irgendwo geht dann die Sonne auf. In der Nacht zieht es mich zu dir, dann brauch ich dich. Tief in der Nacht, wenn ich fast erfriere, dann denk an mich. Was soll ich ohne dich, wenn's um mich finster ist? Komm doch zu mir und vielleicht geht es noch in dieser Nacht. In der Nacht zieht es mich zu dir, dann brauch ich dich. Tief in der Nacht, wenn ich fast erfriere, dann denk an mich. Was soll ich ohne dich, wenn's um mich finster ist? Komm doch zu mir und vielleicht geht es noch in dieser Nacht. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Sollte es mir gut gehen, wieso häng ich dann so rum? Schirm und deine Seele, die erfriert. Verrückt, ich kann ohne dich auch leben. Dein Name brennt tief in mir drin. Irgendwas brennt lichterloh. Sie lügen sich selbst die Seele voll, denken, dass nichts sein darf, was soll, und sind verzweifelt sowieso. Sie stellen sich alle Sünden vor, warum und wann und wie. Sie haben den Kopf total verloren vor lauter Fantasie. Verliebte Männer, verliebte Frauen, was soll man glauben, wem soll man trauen? Da gehen Gefühle auf Ruhe, Glück und Eifersucht pur und von Verstand absolut keine Spur. Verliebte Männer, verliebte Frauen, gefangene Herzen, total im Stau. Da ist verrückt ganz normal und verboten egal, denn in den Träumen ist alles erlaubt und nichts unmöglich. Signalisiert, ich muss dich warnen. Du bist, mir hat passiert. Dein Gefühl hat mich verführt. Na was soll's, da hab ich halt mit dir riskiert. Welche Dur? Molly? A, A. Alles klar. Immer A. Alles klar, komm. Nochmal, hau das Ding in den Kasten. In der Luft liegt so ein Knistern. Du kommst auf mich zu. Hör mein Herz leise flüstern. Der gefällt mir gut. Und die Augen. Ein Mädchen wie du hat mir gefehlt. Die Augen so schön und gefährlich. Noch keine war jemals wie du. Ich schau dich so oft an und weiß nicht warum. Ich kann dir einfach nicht entfliehen. Ich bin in deinem Bann, kann nichts anderes tun. Will nur mit dir über Wolken ziehen. Doch manchmal da denk ich, wie's ohne dich wär, würde ich das wohl überstehen. Ich brauch deine Nähe, will dich bei mir spüren, mit dir barfuß durch den Regen gehen. Ein Mädchen wie du macht mich glücklich, ein Mädchen wie du hat mir gefehlt. Die Augen so schön und gefährlich, mein Spiel mit dem Feuer bist du. Ein Mädchen wie du macht mich glücklich. Dein Lächeln ist, was für mich zählt. Du bist für mich so unerklärlich. Noch keine war jemals wie du. Gesucht und gefunden und nicht nur für Stunden. Auf einmal war mir alles klar. Ich hab's überwunden, die Angst ist verschwunden und endlich wird mein Traum mit dir wahr. Ein Mädchen wie du macht mich glücklich, ein Mädchen wie du hat mir gefehlt. Die Augen so schön und gefährlich, noch keine war jemals wie du. Das alles weg hilfst. viel. Ich seh was, was du nicht siehst. Ich seh bei dir nur noch Sterne. Ich tu was, was ich sonst nicht tu. Doch mit dir, da tu ich es gerne. Ich hör was, was du nicht hörst. Ich hör ein Ja aus der Ferne. Egal ob du spielst, egal was du fühlst, mach doch mit mir, was du willst. Lass ein Wunder geschehen, denn deine Wunder sind süß. Lass ein Wunder geschehen, zeig mir dein Verhalten. Ich will bei dir auferstehen. Lass mich deinen Himmel sehen. Lass ein Wunder geschehen. Das ist der Moment, der dich bald von der Einsamkeit trennen. Für immer sagst du, weil du gar nicht weißt, was Liebe für ein ganzes Leben heißt. Jetzt oder nie, und dein Herz steht in Flammen. Für immer glaubst du, wenn die Nacht beginnt, der nächste Morgen, der kommt ganz bestimmt. Ein bisschen Glück, das im Morgengrauen zerrinnt. Für immer sagst du, weil du gar nicht weißt, was Liebe für ein ganzes Leben heißt. Jetzt oder nie, und dein Herz steht in Flammen. Für immer glaubst du, wenn die Nacht beginnt, der nächste Morgen, der kommt ganz bestimmt. Ein bisschen Glück, das im Morgengrauen zerrinnt. Im Glanz der Sterne hinein, und ein Traum wird wahr. Ich halt dich fest und wir beide fühlen, noch nie war Liebe so nah. Ich sag zu dir, ist es ein Traum, dann lass ihn leben. Ich will dir heute alles geben, bis der Tag Sommernacht in Rom und wir beide träumen. Sommernacht in Rom, dieser Traum wird bleiben. Der Zauber der ewigen Stadt führt dich zu mir. Ich fliege zu den Sternen neben dir. Sommernacht in Rom. Sie geht nie zu Ende. Sommernacht in Rom, unsere Herzen brennen. Es ist die Glut, die ewig lebt, nie vergeht für uns zwei. Und heute Abend ich will. nach da, wo sie ist. Und dann wirst du spüren, dass mein kleines Herz sich fast schon überschlägt. Ich will es immer wieder, immer mehr und immer nur mit dir. Heute und für alle Zeit im Regen deiner Liebe stehen. Immer wieder, immer mehr, doch wenn, dann mit dir. Wenn jedes Herz, das Liebe fühlt, fühlt sich auch niemals allein. Liebe sei. alles, was ich will, bist du. Du bist so unheimlich sexy. Ich schau dich nur an. Erst dachte ich, ich weck sie. Aber dann, was ist da? Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch gelogen. Das Blaue vom Himmel, da kommt es geflogen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kam doch schon ganz dufte, ne? Oder? Was sagst du? Oh, ich glaube, es geht los, ja. Schlampe für mich frei. Jetzt kannst du reinkommen. Schreib mir bitte keine Briefe. Nimm mich jetzt auf, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer frisch verliebte Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal.

die grellen Zähne. Gutes Duft nach Heu, wenn wir träumen. Das mit dir ist der Himmel auf Erden. Glaub du, ich schon lief nur Seifenblasen nach. Von ganz oben fiel ich von den Sternen und bin traurig, weil mein Glück mit dir zerbrach. Denn wenn der Groschen fällt, schon zu. Liebe kann ihr widerstehen. Wenn der Wind ihr blondes Haar zerzaust, dann sieht es jeder, sie ist schön. Und wenn dann der erste Aufschlag kommt und die Gegnerin hat keine Chance zu retönen, Miss Gravely sieht's ganz klar. Steffi, ich mag dich, du, ich brauch keinen Boris und ich brauch keinen Stief. Du spuckst nie auf den Kopf und brüllst nie rum, verliest niemals dein Gesicht. Und wenn dann der erste Matchball kommt und du siegst mit nem Rück ganz leicht, sweeten, egal welcher. Vom anderen Stern. Schon allein, wie sie die Vorhand schlägt, ob Blondlein, ob Cross, das ist schöner als Musik. Ich hab unsere Steffi lieb. Na, na, na, na. Hey Steffi, gespannt. Und doch schlägt keine Härte auf als du. Und wenn dann der erste Matchball kommt und du siehst mit dem Rück ganz leise return, egal welcher Belag. Ich mag Steffi Kraft. Ich mag Steffi, ich mag Steffi. Tennis vom anderen Stern. Ob Longline, ob Cross, das ist schöner als Musik. Ich hab unsere Steffi lieb. Na, na, na, na. Ah, ich mag Steffi auch. Ich mag Steffi, ich mag Steffi. Tennis vom anderen Stern. Cross. Das ist schöner als Musik.